Ich grüße euch, liebe Geschwister im Islam, und ich freue mich, wieder unter euch sein zu dürfen. Ich grüße die neuen Gäste. Ich grüße die Brüder, die zu uns kommen, die ganz neu sind, aber auch die Nicht-Muslimen, die zu uns gekommen sind. Und wir sagen ihnen immer, ihr seid herzlich eingeladen. Und ganz besonders grüße ich den Herrn, unseren Theolog. Auf dich habe ich lange Zeit gewartet. Ich habe gedacht, du kommst schon letzte Woche. MashaAllah. Wir freuen uns sehr, dass du mit uns bist. Vorletzte Woche hatten wir uns sehr gefreut. Unser Bruder Manfred, wir nennen ihn Abdullah. Er ist auch ein Theolog hier, der Bruder. Und inshallah werdet ihr eine Bekanntschaft schließen. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch sehr. Und deswegen stärken wir einander. Wir sind sehr froh, wenn die Nicht-Muslimen oder die sich für den Islam interessieren, uns besuchen. Und das ist schon ein sehr guter Schritt in Richtung Islam, Richtung Wahrheit und das Licht Allahs. Alhamdulillah, wir haben ein paar Tage von Ramadan hinter uns. Ich weiß nicht wie viel, 12 oder 10, 13 Tagen. Wir beten Allah, dass er uns die Belohnung sicher macht und dass er uns mit dem besten Lohn belohnt und dass Allah Ta'ala uns von der Hölle rettet und dass Allah Ta'ala unser Fasten, unser Gebet annimmt. Amin. Ich bin gerade von der Reise gekommen. Ich bin noch nicht nach Hause gegangen von der Autobahn, direkt hier von Kassel, und da möchte ich euch schöne Grüße von Kassel, unbekannterweise von allen deutschsprachigen Muslimen, die dort sind. Alhamdulillah, sie haben uns sehr, sehr gut empfangen, waren 3 Tage dort. Es gibt Alhamdulillah auch bei ihnen neue Muslime und deutsche Muslime und deutschsprachige Muslime. Und sie haben sich gefreut, zum ersten Mal einen Unterricht, einen Vortrag auf Deutsch zu hören, weil sie sowas nicht haben. Deswegen müsst ihr Allah danken, was ihr hier in Berlin habt, ihr Berliner. Na? Alhamdulillah, dass wir so eine Sitzung haben, wo wir Allah erwähnen und wo wir unsere Religion lernen. Wallahi, in mehreren Städten. Wenn ich frage, gibt es hier eine Sitzung auf Deutsch für die Deutschsprachigen? Nein. Leider. Alle Moscheen, arabische Moscheen, türkische Moscheen, alle. Sie machen das nicht, sie vernachlässigen diese Seite. Und am Ende kommt der Vater oder die Mutter weinend: Oh, meine Tochter ist mit einem Deutschen gegangen und sie ist umgezogen und sie lebt mit ihm alleine. Oder er kommt: Mein Sohn, er ist nur in Diskotheken und. Aber was machen wir für unsere Kinder? Was machen wir für diese Generation? Klar kommt er gar nicht in die Moschee, wenn er hier kommt. Und die Freitagsrede wird auf Türkisch oder auf Arabisch. Und er versteht nur Deutsch. Und er bleibt so, er bekommt Schlaf. Ja, nichts. Dann kommt er nicht mehr zurück. Und dann fragen sie sich, warum sind unsere Kinder so schlecht? Weil wir so schlecht sind. Weil wir diese Verantwortung nicht tragen. Weil wir diese Verantwortung nicht wahrnehmen. Erst wenn sie alle kaputt gehen. Wallahi, die muslimischen Kinder verschmelzen in dieser Gesellschaft. Sie verschmelzen. Sie verlieren ihre Persönlichkeit. Sie verlieren den Islam. Sie verlieren ihre Erziehung. Sie sind weder Muslime noch Nicht-Muslime. Sie sind in der Mitte. Er weiß gar nicht. Er weiß nichts von seinem Islam. Wenn du ihn nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragst, nach seiner Biografie, wie alt war er und wie alt war er, als er gestorben ist? Keine Ahnung. Gib mir einen Namen eines Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weiß ich nicht. Aber er kennt Michael Jackson und er kennt Mariah Carey und er kennt... weiß ich nicht, ich kenne sie alle nicht. Will ich auch nicht. Ja, das ist ein Problem. Wenn wir unsere Persönlichkeit, unsere Identität verlieren, das ist das Schlimmste, was es gibt. Wallahi, stellt euch mal vor, wenn die Muslime so weiterbleiben wie jetzt. Es wird nicht um die Deutschsprachigen gekümmert. Diese Deutschsprachigen werden auch Kinder bekommen. Sie sind schon erstmal weit entfernt von Islam. Wie mag es sein mit ihren Kindern? Noch entfernter. Und die Kinder von den Kindern, nach 5 Generationen, guckst du auf ihre Kinder, sind nicht Muslime. Er macht so. Auch. Wie alle anderen. Oder weiß ich gar nicht. Ist nicht mehr Muslim. Er weiß gar nicht, ob sein Opa Muslim war. Und deswegen, es ist eine Verantwortung von uns, dass wir uns für die Muslime kümmern, die außerhalb des Weges sind, die nicht auf dem Weg Allahs sind. Und das ist eine Tür des Satans. Und wir haben seit 2 Wochen oder 3 Wochen angefangen, über die Listen und die Pläne des Satans, wie er die Menschen in die Irre bringt. Und inshallah ta'ala, heute setzen wir unser Unterricht fort. Und ich fange damit. Ich fange damit an. Als Erinnerung sage ich euch, der Satan hat 6 Haupttoren zu den Menschen, die er nutzt, damit er die Menschen in die Irre bringt. Die Feindschaft zwischen uns und dem Satan ist uralt. Von unserem Urvater Adam und Eva, Hawa. Und er ist uns ein deutlicher Feind. Und warum deutlich? Warum deutlich? Weil Allah seine Listen alle offen gemacht hat. Alle ganz klar und deutlich. Wenn wir den Koran lesen, Allah Ta'ala sagt uns, passt auf. Ich warne euch von den Schritten des Satans. Ich warne euch. Und er gibt uns Informationen über den gehassten Satan. Wir haben gesagt, der Satan hat 6 Haupttoren, die er nutzt, damit er zu den Menschen oder damit er die Menschen in die Irre bringt. Erste Tor, das ist sein bestes Niveau oder das ist, wonach er strebt. Das ist das Beste, was er bekommen könnte. Was ist die? Dass er den Menschen in die Irre bringt, dass dieser Mensch die Beigesellung zu Allah macht. Dass er nicht mehr Gott allein und einzig dient. Dass er andere Götter hat. Da hat er den größten Erfolg erzielt. Besserer als das gibt's nicht. Wenn der Satan das schafft, dass der Mensch nicht an einen einzigen Gott glaubt, das ist das Beste, was er bekommt. Dieser, der diesen Auftrag erledigt, er bekommt eine Sonderauszeichnung von dem Vater von dem Satans. Er wird Minister oder weiß ich nicht was er, ein Kriegsminister. Es gibt heutzutage keinen Verteidigungsminister, nur Kriegsminister hören wir. Wir kriegen, nur Krieg. Also, auch bei dem Satan gibt es auch Kriegsminister. Er macht gegen uns einen Kampf, und ganz harter Kampf. Und er ist stark bewaffnet. Er kennt uns sehr gut. Er kommt, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in den Menschen rein, wie Blut in den Adern fließt. Er weiß, was du am besten magst. Er weiß, wo du schwach wirst. Er weiß, was dich am meisten zieht. Und das alles nutzt er als Mittel, damit er dich in die Irre bringt. Ansonsten, er hat keine Macht auf dich. Er hat keine Macht. Und deswegen, erste Tor, er will oder er strebt danach, dass du ein Beigeseller wirst. Dass du neben Allah andere Götter dienst. Wal'iyadu billah. Darüber werden wir heute sprechen. Zweite Tor, wenn er das nicht schafft. Oh, du bist Muslim. Du hast geschafft. Du bist Muslim. Er will dich noch zerstören. Er sagt, oh, zwar er ist nicht ewig in der Hölle, aber ich will jetzt versuchen, ihn in die Hölle zu bringen für Tausende oder Millionen Jahren. Das heißt, ich muss ihn seinen Islam kaputt machen. Was ist deine nächste Stufe? Neuerungen. Dass du in deine Religion Neuerungen reinmachst, die gar nicht zum Islam gehören. Neue Sachen. Darüber werden wir ausführlich sprechen. Dritte Haupttor für den Satan die große Sünde. Er macht sie schön für dich. Die große Sünde. Wal'iyadu billah. Man trinkt Alkohol. Man gibt sein Geld für Lottospiel. Man verliert sein Geld, dann geht er töten. Ja? Und nach dem Töten geht er in Gefängnis. Und nach dem Gefängnis ist er ein großer Verbrecher. Er will, dass du die großen Sünden begehst. Wenn er aber nicht schafft, du bist noch stark, dann geht er eine Stufe niedriger. Er muss dich irgendwie haben. Was ist die Stufe niedriger? Kleine Sünde. Kleine Sünde. Er versucht, dich zu den kleinen Sünden, wal'iyadu billah, zu bringen, dass du immer kleine Sünden machst. Und es gibt nichts Kleines in der Religion. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Beispiel für die kleine Sünde ist wie das Gleichnis von vielen Leuten. Sie waren auf Reise und auf einmal wollten sie essen. Dann geht jeder von ihnen ein Stück Holz suchen. Jeder bringt ein Holz, ein Hölzchen von hier, ein Hölzchen von hier. Und mit diesen Teilen von Holz gab es ein großes Feuer. Also ein kleines Holz hat was gemacht, hat was getan. Und deswegen, man sagt, in einem arabischen Sprichwort, die Berge sind normalerweise entstehen durch kleine Steine. Berge sind von kleinen Steinen, wenn du sie zerteilst. Die sind von kleinen Steinen. Ein Berg aber ist auf einmal ein Berg geworden. Deswegen kleine Sünden können diese Stufe erreichen. Wir werden auch darüber sprechen. Wenn er aber das nicht schafft, er kommt wieder zu einer anderen Stufe. Er lenkt dich ab mit erlaubten Sachen. Mit erlaubten Sachen. Er lenkt dich ab, damit du deine Religion verlierst und verlässt. Mit vielen Sachen, die erlaubt sind. Wie reise hier? Geh mal hier diesen Film gucken. Oder dieser Fernsehsender. Hier gibt es eine Reportage. Hier gibt es ein Spiel. Türkei gegen Deutschland. Wer hat gewonnen? Weiß jemand da? Alhamdulillah, wir sind nur zwei. Das ist schon ein gutes Zeichen. Gut, das freut mich. Ja, wenn alle hier ihre Hände hochheben, das wäre ein bisschen keine frohe Botschaft für mich. Aber nur zwei, passt auf, bist in Gefahr. So. Türkei hat gewonnen? MashaAllah, Muslime haben gewonnen. Alhamdulillah. Also, wenn er das nicht schafft, dann kommt er zu einer Stufe niedriger. Was ist das? Bei dem Gottesdienst stört er dich. Es gibt Sachen bei Gottesdienst, die eine höhere Stelle haben. Und es gibt andere, die niedrigere Stufe haben. Also, er beschäftigt dich mit dem Niedrigen, damit du das Höchste verlässt und verpasst. Zum Beispiel, er sagt dir, hey, lies mal doch den Koran, es ist 12 Uhr Mitternacht. Lies mal den Koran, es ist was Schönes, nicht? Ich lese den Koran und so. Ja, noch schön. Aber sein Ziel ist was anderes. Nachdem du den Koran gelesen hast, komm doch im Internet, da gibt es schöne Unterrichte, die man von Islam Voice runterlädt. Ja? Lade das runter und hör dir das. Und dann gehst du im Internet so und so. Lädst du die runter und hörst du. Und dann ist die Morgensgebet ist um 5 Uhr. Um 4 Uhr kommt er. Um 4 Uhr kommt er. Alles, was du gemacht hast, im Vergleich zum Morgensgebet, ist gar nichts. Ist wie ein Punkt in der Wüste. Dann kommt er um 4 Uhr. Hey, leg dich mal ein bisschen hin. Nur gar nicht hinlegen, nur mit dem Rücken. Ja? Nur mit dem Rücken auf dem Wand. Und danach ein bisschen nach rechts. Es ist von Sunna sogar. Er gibt dir das mit der Religion. Es ist von der Sunna des Propheten, dass du auf dem Rechten liegst. Dann machst du das und dann geh in deine Augen zu und du stehst erst um 10 Uhr oder um 11 Uhr. Oh, ich habe mein Gebet verpasst. Du hast verloren. Du hast das Wichtigste verlassen. Das werden wir auch ausführlicher sprechen anhand Beispiele. Heute sprechen wir über das Wichtigste in unserer Religion. Und wichtiger gibt es nicht. Die größte Säule und größte Fundament der Religion. Hört mal zu. Die Fundamenten der Religion sind wichtig. Und wir müssen sie alle auswendig lernen. Du musst Fundamentalist sein. Nicht mit der Bedeutung von den Medien. Wir hören Fundamentalist, das ist der Extremist. Oder der Radikale. Nein. Fundamentalist, das kommt doch von Fundamenten. Und jemand, der keine Fundament hat, was ist das? Wenn du auf ihn so, dann fällt er uns an. Er hat keine Kraft. Er hat keine Fundamenten. Ein Moslem hat Fundamenten. Und der erste Fundament des Islams, dass du diesen Glaubensbekenntnis studierst und beherrschst. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Was heißt das? Das ist ein Satz. Viele sagen das. Aber leben sie danach? Wissen sie, was La ilaha illallah heißt? Deswegen, als neuer Muslim, du musst damit anfangen, das ganz genau zu studieren. Was will Allah Ta'ala von uns? Was ist La ilaha illallah? Was ist Muhammad Rasulullah? Was steckt dahinter? Das ist das Wichtigste. Und deswegen leider, heutzutage gibt es viele Muslime, sie erwähnen La ilaha illallah, aber nur vom Hals. Gar nicht von Herzen. Bei uns in Marokko, wenn man gestört ist oder genervt wird, er sagt dir, oh, La ilaha illallah, was ist mit dir los? Aber das kommt nur von der Zunge. Oh, La ilaha illallah, was ist mit dir los? Das ist wie eine Redewendung geworden. Aber weiß er, was er da sagt? Nichts. Er weiß nicht. Wenn du sein Leben siehst, er macht Beigesellung. Er macht Beigesellung zu Allah. Er dient nicht einen einzigen Gott. Und deswegen siehst du in vielen arabischen oder islamischen Ländern Gräber, die besucht werden. Die Leute verreisen zu diesen Gräbern. Sie laufen rum wie um Kaaba. Und sie beten dort. Es gibt drei Arten von den Menschen. Erste Art ist Schlimmste. Sie beten diesen Grab, der Mensch, der im Grab ist. Oh Herr Abdul Qadir al-Jilani, gib mir Kinder. Oh Herr Abdul Qadir al-Jilani, meine Frau wird nicht schwanger, mach sie schwanger. Oh Herr Abdul Qadir, und sie beten die Toten. Das ist Kufr. Das ist Unglaube, wal-Iyadu Billah. Da gibt es kein Fundament mehr. Obwohl er La ilaha illallah sagt, es nutzt ihn nichts vor Allah. Es gibt eine andere Art. Nein, er sagt dir, nein, ich bete nicht denjenigen, der im Grab ist, sondern er ist nur ein Vermittler. Er hat eine gute Stufe bei Allah. Er war ja ein tugendhafter Diener, ein großer Imam. Also, ich komme da, er bittet Allah, er sagt, ja Allah, ich bitte dich mit diesem Mann, der im Grab ist, dass du mir vergibst, dass du mir Kinder gibst. Ja Allah, ich bitte dir mit dem Namen dieses Mannes, dass du mir das und das und das gibst. Er ist genauso wie der andere. Das ist kein Islam. Das ist kein Islam. Es gibt andere, das ist dritte Art. Die sind auch viele. Die habe ich auch getroffen. Man kommt dort extra Allah zu dienen. Er sagt ihm, was machst du da? Er sagt, ich bitte Allah. Was sagst du? Er sagt dir, oh ja Allah, vergib mir die Sünden. Ja Allah, mache meine Kinder gesund. Ja Allah, gib mir Kinder. Ja Allah, ja. Er sagt dir, wo ist das Problem? Er sagt, gibt es ein großes Problem. Warum kommst du zu diesem Ort ganz besonders, um deine Bittgebete zu verrichten? Warum? Warum nicht zu Hause? Warum nicht in der Moschee? Warum nicht in der U-Bahn? In der S-Bahn? Die Muslime haben keinen festen Ort, um Allah zu dienen. Du kannst immer Allah Ta'ala beten. Warum gehst du und verreist du hunderte Kilometer, damit du da ankommst und damit du Allah dienst? Wisst ihr warum? Weil er glaubt im Innen, dass diese Stelle ein Wert bei Allah ist und dass die Dua, also das Bittgebet, dort besonders angenommen wird. Und dann kommt er auch in der Irre. Unsere Religion ist sauber und rein und nimmt nicht die Beigesellung an. Auf keinen Fall. Es ist abzulehnen. In jeder Art. Es gibt andere Beigesellungsarten. Das ist das Geld. Weil was heißt dienen? Dienen heißt, Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben. Allah zu fürchten. Auf Allah zu zählen. Auf Allah zu vertrauen. Das ist doch ein guter Diener. Der muss so sein. Aber es gibt Leute, sie vertrauen auf das Geld. Er sagt, ich habe meine Rettung. Ich habe mein Geld. Oder er vertraut auf seine Kraft. Oder er dient eine Prostituierte. Eine Frau. Eine Frau. Er geht nur nach seinem Gelust. Nur nach seinem Gelust. Und sein ganzes Leben gibt er für Frauen. Seine Arbeit, sein Geld, seine Zeit, alles für Frauen. Er hat auch einen anderen Gott außer Allah. Deswegen, es gibt keinen Gott, den wir dienen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt kehren wir ein bisschen zu der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wie war die Lage in Mekka? Wisst ihr, wie die Lage war? Da waren Götzen, die aus Steine, aber auch aus Schokolade. Manche haben ein Götz aus Schokolade gemacht, wie Umar ibn al-Khattab hat einmal gelacht und danach hat er geweint. Dann haben sie gesagt, warum hast du gelacht und danach hast du geweint? Das ist Umar. Das ist der zweite Khalifa nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt ihnen, ich habe gelacht, weil ich mich an meine Unwissenheitszeit erinnere. Als ich ein Götze hatte, den ich aus Schokolade gebaut habe und ich habe ihm gedient. Als ich Hunger hatte, habe ich meinen Götzen gegessen. Ich habe meinen Götzen gegessen. Und da habe ich geweint, weil ich mich daran erinnert habe, in meiner Unwissenheitszeit, als ich meine Tochter lebendig begraben habe. Und sie guckt und sie sieht den Sand auf meinem Bart und sie macht den Sand weg von der Bart. Schrecklich. Schrecklich, wie die Zeit vor dem Islam war. Und da kam der Islam, um diese Menschen zu erziehen, dass sie die Besten werden. Dass sie diese Religion in der ganzen Welt weitergeben. So waren Götzendienst. Aber wie haben die Araber in Mekka geglaubt? Haben sie Allah, Gott, verleugnet? Nein. Sie glaubten an Allah. Wirklich? Haben sie an Allah geglaubt, dass er der Schöpfer ist? Ja. Haben sie daran geglaubt, dass er der Versorger ist? Ja. Haben sie daran geglaubt, dass Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat? Ja. Haben sie daran geglaubt, dass Allah die Sonne und den Mond erschaffen hat? Ja. Haben sie daran geglaubt, dass Allah ihre Götzen auch, dass Allah über die Götzen die Macht hat? Ja. Was war denn das Problem? Sie glauben doch. Allah Ta'ala sagt im Koran dazu. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ O Muhammad, wenn du sie mal fragen würdest, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen? Dann sagen sie Allah. Dann sag ihnen, dann warum geht ihr in die Irre? Was war ihr Problem? Deswegen, wenn du einem Muslim sagst, was heißt La ilaha illallah? Was heißt, dass du einen Gott hast? Dann sagt er dir, ja, Allah hat mich erschaffen. Allah ist derjenige, der mir Versorgung gibt. Allah ist derjenige, der die Himmel und die Erde und die Tiere erschaffen hat. Allah ist derjenige, der die Macht über alles hat. Und er denkt, dass er damit Muslim wird. Nein, das reicht nicht. Warum? Weil die Ungläubigen in Mekka das Gleiche geglaubt haben. Warum waren sie Kuffar und ungläubig? Warum? Wenn sie so geglaubt haben. Es gibt einen wichtigen Teil von dem Monotheismus. Die ist in drei Teilen zu unterteilen. Drei Teilen. Wenn ein Teil fehlt, dann ist dein Fundament kaputt. Erster Teil, Tawhid al-Rububiyyah. Monotheismus, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herr und der Schöpfer ist. Dass du daran glaubst, dass Allah, der Versorger, der Schöpfer, der die Macht über allen Dingen hat, der die Menschen führt und der das Ganze führt. Diesen Teil haben auch die Ungläubigen von Mekka. Wo ist der Beweis im Koran? Wenn du sie fragst, wer hat die Sonne und wer hat den Mond erschaffen, dann sagen sie Allah. Dann sag, warum verleugnet ihr die Wahrheit? Und wenn du sie fragst, wer versorgt euch von dem Himmel, dann sagen sie Allah. Dann sag ihnen, warum geht ihr in die Irre? So viele. Also diesen Teil reicht nicht. Deswegen viele Muslimen, sogenannten, jetzt werden wir sagen, sogenannten, zwischen Klammer, Muslime, der sagt, ich bin Muslim. Wenn du ihn fragst, wieso? Du tust aber gar nicht, du betest nicht, du machst nicht, er sagt dir, du, der Glaube ist im Herzen. Es reicht mir, dass ich daran glaube, es gibt einen Gott. Und er ist der Schöpfer. Und er gibt uns die Versorgung und. Und er denkt, dass er dadurch Muslim wird. Nein! Der zweite Teil von Tawhid, zweite Teil, Tawhidul Uluhiyyah. Dass wir Allah einzig und allein dienen. Und das war das Problem von den Arabern in Mekka. Sie glaubten ja an Allah, aber sie machen zwischen ihnen und Allah Vermittler. Genauso wie diejenigen, die in Marokko sind, sie verreisen zu dem Grab und sie machen da Vermittler. Das ist doch das Gleiche. Oder genauso wie diejenigen, die sagen, oh Hussein, hilf uns, oder oh Ali, hilf uns. Das ist auch Vermittler. Und deswegen, zweiter Teil ist das Wichtigste, dass wir ihn allein und einzig dienen. Guckt mal, im Koran steht eine Aya, wo die Ungläubigen in Mekka gesagt haben, sie begründen ihr Gottesdienst zu den Götzen. Sie sagen, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Wir dienen nicht diese Götzen, nur damit sie uns mit Allah zusammenbinden. Sie sind nur Vermittler. Wir wissen ja, dass Allah gibt und dass er die Macht über alles. Aber sie sind nur Vermittler. Der Islam hat das abgelehnt. La ilaha illallah. La ilaha. Und dann illallah. Es gibt keinen Gott. Und dann sagt, außer Allah. Deswegen, bevor du an Allah glaubst, du musst alle Götter ablehnen. La ilaha erstmal. Und dann illallah. Nicht, dass du an Gott glaubst und danach guckst du die Götter. Nein. Du musst erstmal alle Götter von deinem Kopf wegmachen. Alle Götter. Und danach sagst du, und wer ist Gott jetzt? Dann gehst du ihn kennenlernen. La ilaha illallah. Das heißt, den einzigsten, den wir rechtens, zu Recht dienen müssen, ist Allah. Dienen. Und Dienst und Gottesdienst, was heißt das? Viele denken auch, dass Gottesdienst Gebete, diese Handlungen, die wir machen, Allahu Akbar beugen, niederwerfen, stehen, das ist eine Art vom Gebet. Das ist eine Art. Sonst gibt es viele Arten. Rufen zum Beispiel. Oh, ja Allah, hilfe mir. Das ist auch ein Gottesdienst. Er sagt, nein, ich bete. Mein Gebet mache ich zu Allah. Aber rufen, ich rufe Abdul Qadir Jilani. Oder ich rufe Hussein. Oder ich rufe Ali. Aber ich bete ja. Wir sagen hier, Ibadah und das Gebet heißt nicht so, nur diese Handlungen, sondern auch rufen. Wir rufen nur Allah, einzig und allein. Und wir beten um Hilfe nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir vertrauen nur auf Allah. Wir fürchten nur Allah, fürchte niemanden, egal was er hat. Egal was er von der Macht auf dieser Erde hat, Allah hat die Macht über alle. Allahu Akbar, fürchte niemanden. Es gibt Angst, was Allah Ta'ala unter den Menschen schafft. Aber in richtigem Furcht haben wir nur von Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nur von ihm. Und deswegen, es gibt viele Arten von Gottesdienst, auch die Liebe. Es gibt manche, die lieben das Geld mehr als ihre Religion. Sie verkaufen ihre Religion mit ein bisschen Geld. Und wir kennen sie ja. Sie waren ja hier. Und weil es ihm gesagt wird, hey komm, geh zu An-Nur-Moschee, du kriegst eine Aufenthaltserlaubnis oder du kriegst eine unbefristet oder du kriegst 500 Euro pro Monat. Aber schreibe uns, was da passiert. Er will nur dieses unbefristet. Er sagt, da wird Hetz gepredigt, Terroristen, sie finanzieren Terroristen und das, damit er seine, diese Niveau erreicht, sein Aufenthaltserlaubnis oder dieses 500 Euro. Er verkauft die Religion mit Prozent. Und er verkauft seine Brüder mit ein bisschen Geld, mit Lüge und mit Heuchlerei. Und diese Leute zerstören uns sehr. Und diese Leute zerstören die Moscheen überall. Und deswegen, wir bitten Allah Ta'ala, dass er uns von allen Schlechten schützt. Amen. Das ist auch eine Art von Gottesdienst, dass man Allah subhanahu wa ta'ala, außer Allah jemanden anderes liebt, mehr als Allah. Da brauche ich, wie heißt das? Eine Lupe. So, zweite Art haben wir gesagt, diese Liebe und Furcht haben wir nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt Allah im Koran, وَمَنْ أَشْرَكَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Derjenige, der Beigesinnung zu Allah Ta'ala macht, der Teilhabe zu Allah Ta'ala macht, wir machen ihn alle seine guten Taten zunichte. Und im Jenseits ist er von dem Verlierer. Egal wie viele Taten du machst, egal wie viel du betest, egal wie viele Almosen du gibst, egal wie viele Menschen und Armen du hilfst, aber wenn du ein Unrecht gegenüber deinem Herrn machst, du bist Verlierer. Du bist in der Hölle. Was ist aber mit deinen guten Taten, die du gemacht hast? Zum Beispiel Armen geholfen. Du hast Menschen geholfen. Du hast Almosen gegeben. Gehen sie in die Nichte? Nein. Du bekommst Lohn dafür. Aber wann? Nicht am Tag der Auferstehung. Hier. Hier bekommst du schon den Lohn. Du musstest normalerweise krebskrank werden. Aber weil du Menschen geholfen hast, du wurdest von einer Krankheit geschützt. Du musstest normalerweise bei einem Unfall sterben. Aber weil du so gut warst, hat Allah Ta'ala dich geschützt. Allah gibt dir Gesundheit, Geld. Du musstest nur ein Opel Vectra haben, aber du hast eine S-Klasse. Oder sowas. Geld, Villa. Du musstest zwei Zimmer Wohnung haben, du hast eine Villa. Also du bekommst den Lohn. Hier, Allah ist gerecht. Aber wenn du die Beigesinnung zu Allah machst, wenn du dieses Unrecht gegenüber Allah machst, vor ihm hast du nichts. Gar nichts zu suchen. Allah sagt über die Juden und Christen in Surat At-Tawbah, hören wir, diese Völker waren vor uns. Und wir müssen Lehren ziehen. Und wir müssen von ihnen lernen, was sie hatten. Guckt mal, was die Juden gesagt haben und was die Christen dann gesagt haben. Und Allah Ta'ala hat das abgelehnt. Allah Ta'ala sagt, وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يوفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Hören wir, was Allah Ta'ala über sie sagt, damit wir nicht in den gleichen landen. So viele Muslime. Allah Ta'ala sagt, was ihm gemäß heißt. Die Juden sagen, Uzair ist Allahs Sohn. Hier gibt es eine Bemerkung. Gemeint sein kann mit dieser Person der biblische Prophet Esra, also Esra, oder der altägyptische Gott Osiris. Aber in der Arabischen heißt er Uzair. Ja? In der Arabischen heißt er Uzair. Allah sagt, die Juden sagen, Uzair ist Allahs Sohn. Und die Christen sagen, Al-Masih ist Allahs Sohn. Hier, das ist Christus, der Messias. Wie es in dem also Testament, Alten und Neuen Testament steht, sogenannten Messias. Wir sagen das auf Arabisch Al-Masih. Al-Masih. Und die Christen sagen, Al-Masih ist Allahs Sohn. Das sind ihre Worte aus ihren eigenen Mündern. Sie führen ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpfe sie, wie sie sich doch abwendig machen lassen. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen, außer Allah. Und da gibt es auch Muslime, die sowas machen. Bei den Sufiten. Der Scheich ist für sie, das ist der Mönch, wie bei den Christen. Ist für sie, sie kommen zu ihm und sie küssen ihm die Hand und Fuß und bitte für uns und da und da. Manche wollen machen was Schlimmes. Sein Spuck nehmen sie. Oder manche trinken sein Urin. Guckt mal, wie Allah Ta'ala sie erniedrigt. Der Satan hat sie im Griff. Und weil sie die Beigesinnung zu Allah machen, hat Allah sie erniedrigt. Hier, nimmt Schmutz. Hier, nimmt diesen Schmutz. Er verdient das. Guckt mal, Allah sagt, sie haben ihre Gelehrten, also die Christen und Juden, sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen, außer Allah. So wie Al-Masih, der Messias, Ibn Maryam, der Sohn Maria, wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einem einzigen Gott zu dienen. Das ist richtig. Auch in dem Evangelium steht das. Jesus sagt, dient einen einzigen Gott, mein Herr und euer Herr. Steht bis heutzutage, Alhamdulillah, Gott sei Dank. Obwohl es viele Verfälschungen gibt, aber gibt's. Die Wahrheit ist noch da. Nicht das ganze Bibel ist verfälscht. Nein. Nein. Ein Teil ist verfälscht und vieles ist auch richtig geblieben. Deswegen sagt Allah Ta'ala, sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen, außer Allah, sowie Al-Masih, Ibn Maryam, wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einem einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm, Preis sei ihm. Erhaben ist er über alles, über das, was sie ihm beigesellen. Sie wollen Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen, aber Allah besteht drauf, sein Licht doch zu vollenden. Und wenn es den Ungläubigen zuwider ist, er ist es, der seinen Gesandten, Muhammad, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. Allahs Macht, Allahs Licht kommt an, egal wie viele das bekämpfen, egal wie viele das wegmachen, Allahs Licht kommt an. Subhanallah. Heute wird der Islam so bekämpft. Terrorismus. Ist immer Islam mit Terrorismus verbunden. Extremismus. Anschläge. Frauenunterdrückung. So viele Verbrechen. Hat mit Islam. Nur Islam. Islam, Islam. Guckt mal. Spiegel. Oder der Stern. Die Stern oder. Und in vielen Orten. Der Islam wird so. Es gibt einen terroristischen Islam. Es gibt aber einen guten Islam. Das ist der europäische Islam. Dass du so mit Name Muslim bist. Gar nichts. Mit Name. Da bist du gut. Da bist du gut. Also, Allah sagt, sein Licht wird so oder so kommen. Allah besteht drauf, dass sein Licht durchkommt und ankommt in den Herzen, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. Ja? Und deswegen, wir haben es trotz dieser Kampf und dieser sogenannte Kampf gegen Terrorismus, und das ist in Wahrheit nicht so. Das ist gegen Islam. Wir sehen doch, was haben die Moscheen mit Terrorismus zu tun? Was haben die Moscheen mit Anschlägen zu tun? Und warum werden wir immer unterdrückt? Warum? Also, es gibt keinen Kampf gegen Terrorismus. Sind wir Terroristen? Subhanallah. Wann waren die Muslime Terroristen? Wenn es ein paar Jugendlichen das gemacht haben, das hat nicht mit Islam zu tun. Wir verabscheuen das und wir lehnen das ab. Warum macht ihr das auf unsere Religion? Die Religion des Friedens? Nein, wir verteidigen unsere Religion. Wir verteidigen das. Und das Licht Allahs kommt trotzdem rein. Nach dem 11. September. In Amerika. Bis jetzt. Nach dem 11. September. 50.000 neue Muslime. Amerikaner. Wie? Wie? Was ist das? Das ist Allahs Licht, der ankommt. Es gibt gerechte Leute. Vernünftige Leute, die nach dem Islam suchen. Ist das wirklich eine Religion von Terrorismus? Gucken wir da. Als sie den Koran gelesen haben und die Sunna, haben sie sich gewundert. Oh, was ist das von einer Religion? Deswegen, liebe Brüder, verzweifelt euch nicht und habt keinen Zweifel in dieser Zeit. Was wir heutzutage leben, es ist hart. Es ist nicht einfach. Haben wir nicht gelesen? Denken die Leute, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass wir sie prüfen? Nein! Als Muslim wirst du auf alle Fälle geprüft. Ein Muslim, der nicht in seinem Leben geprüft wird, der ist in Gefahr. Der ist in Gefahr. Du musst geprüft werden. Und Allah muss deine Geduld sehen, deine Ehrlichkeit, deine Aufrichtigkeit. Du musst geprüft werden, aber sei geduldig. Halte an den Seil Allahs, das ist er, das Buch Allahs. Halte an ihn fest und verzweifle dich nicht. Deine Religion ist die Wahrheit. Deine Religion ist die Religion Allahs. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Licht immer in den Herzen reinkommen lassen, mit Allahs Hilfe. Also, wie viele Muslimen, sie sind auch in dieser Sache gelandet, wie die Juden vor uns und wie die Christen. Da haben wir jetzt Muslime unter den Sufiten, sie sagen, oh, Abdul Qadir al-Jilani, hilf mir. Oder er kommt zu einem Scheich, der noch lebendig ist, und er beugt sich vor ihm, oder er wirft sich nieder vor ihm. A'udhu billah, wir lehnen das ab. Guckt mal, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, unser Liebling, hat uns eine Lehre gegeben. Einmal kam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und dann stehen sie für ihn. Sie stehen als Achtung zu dem Prophet. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, ich mag das nicht, setzt euch. Das machen die Römer vor ihren Königen. Macht das nicht. Ich bin nur ein Diener Gottes. Allahu Akbar. So wie bescheiden ist unser Prophet. sallallahu alaihi wasallam, ich bin nur ein Diener Gottes. Macht nicht, wie die Christen mit Jesus gemacht haben. Sie haben ihn als Gott und als Sohn Gottes gestellt. Macht das nicht! Und er sagt, und macht mein Grab nicht als Gottesdienststelle. Nein, entfernt euch von meinem Grab. Ja, deswegen, wenn die Muslime jetzt nach Medina gehen, sie besuchen den Grab des Propheten, das ist was Schönes, den Grab zu besuchen, dann kommen unwissende Leute, die gar nichts verstehen. Er kommt und er wirft sich nieder. Oder und da kommen die Polizei, mashallah, da, Polizisten. Hey, geh weg! Nein, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Wir ehren nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam über einen Gott, dass er Gott ist. Er ist ein auserwählter Prophet, weil Allah Ta'ala so hoch gestellt. Aber er ist ein Diener Gottes. Genauso wie Messias. Genauso wie Moses. Sie sind alle Brüder. Sie sind alle Brüder. Und deswegen gibt es leider Muslime. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war einmal mit seinen Gefährten. Einer hat gesagt, ma sha Allah wa shi'at. So Gott will und so du willst. So wie du willst. Normalerweise sagen die Muslime nur Masha'Allah. Masha'Allah. Das heißt, so Gott will. Wenn es dir was Schönes gefällt, ein Auto sagt nicht, wow. Nee. Das ist nicht vom Islam. Immer haben wir Gott im Herzen. Sonst gewinnt dich die S-Klasse und dann wird dein Herz schwächer und dann verlierst du den Weg. Wenn du eine S-Klasse oder eine schöne Sache siehst, sag Masha'Allah, so Gott will. So Gott will. Aber der Mann hat gesagt, so Gott will und so wie auch der Prophet will. Das ist nur ein Wort. Das ist nichts, oder? Da kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam rot und zornig. Er sagt ihm, ja hada, aja'altani lillahi niddan. Hast du mich als Teilhaber neben Allah gestellt? Sag, Masha Allah, einzig und allein. Guckt mal, wie der Islam uns lehrt. Rein und sauber. Einen einzigen Ort, Gott zu ehren. Er hat nicht gezeugt und er wurde nicht gezeugt. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ein Drittel des Korans ist diese Sura. Wie ein Drittel des Koran. Weil das ist das größte Fundament des Islams. Deswegen, liebe Brüder, kam es auch unter uns Muslime, die Propheten, die sagen, ja, Rasulallah, arifni. Wie die Ahbash. Hier in Berlin, Skalitzer Straße, Moschee, Omar. Diese Leute sagen, man darf das sagen. Ja, Rasulallah, arifni. Wallahi, das ist von ihnen, von ihrer Unterrichte, wal'iyadu billah, das sind sogenannte Muslime. Sie sind ja auch Muslime. Es gibt viele von ihnen Muslime, die unwissend sind. Sie sagen, ja, Rasulallah, arifni. Oh, Rasulallah, hilf mir. Wo ist er? Er ist doch tot. Oder glaubst du nicht daran? Er sagt, nein, er ist nicht tot. Wallahi, ich will euch das nicht erzählen, sonst werdet ihr das, ihr werdet euch nur wundern. Es gibt unter den Sufiten, sie sagen, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bei uns ist. Er läuft zwischen uns, er geht in den Märkten rein, er geht auch in den Märkten und er guckt da rein, in Einkaufszentrum, vielleicht auch ist er im Gesundbrunnencenter und er kommt da rein. So, viele sagen das, im Fernsehen haben wir das gehört, ein Sufite, der das behauptet, aus Sudan. Er sagt, nein, Muhammad liebt die Sudanesen und er läuft mit uns. Und er ist mit uns. Der Sheikh Adnan Ar'ur, unser Sheikh, im Fernsehen hat ihm gesagt, sag mal, was sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Darfur-Krise? Hat er euch keine Lösung dafür gegeben? Der Mann war, er konnte nichts sagen. Unwissend. Der Satan nutzt das, liebe Brüder und Schwestern. Er nutzt das. Deswegen hat Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns verboten, Bilder mit menschlichen Gestalt zu hängen oder Figuren, damit das gar nicht zum Herzen kommt. Wir ehren das nicht. Weil ein Bild zu hängen ist eine Ehre. Und so sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Wohnung, wo ein Bild gehängt wird oder wo ein Bild ist, da kommt kein Engel rein. Wir ehren niemanden über Allah subhanahu wa ta'ala oder gleich wie Allah subhanahu wa ta'ala. Auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist tot. Und das hat uns Allah ta'ala im Koran deutlich gesagt. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Du stirbst und sie sterben. Alle sterben. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Brüder, es gab auch nicht nur Sufiten, es gab unter leider Rafida, eine Sekte, also von den Schiiten, die sagen, ja Ali, ja Hussein. Und sie rufen Hussein. Ich warne euch davon. Das ist meine Aufgabe. Das ist diese Aufgabe der Propheten. Was macht uns Ehre, dass wir diese Aufgabe erledigen? Dass wir den Menschen sagen, dient einen einzigen Gott. Und wenn du beschimpft wirst, freu dich! Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Steine geschmissen wurde und er war geduldig. Nicht, dass jemand dich beschimpft und sagt, oh, ich habe keine Lust mehr. Nee, ich will nicht. Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in Taif. Das ist bei Mekka. Er ruft den Leuten, ja, Qaum, oh Leute, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا sagt لا إله إلا الله dann werdet ihr den Erfolg erzielen. Was haben sie gemacht? Sie haben diese geistig behinderte Leute rausgebracht und Kinder und sie haben ihnen Steine gegeben. Wirft ihn mit Steine. Und dann haben sie ihn geworfen. Und Muhammad صلى الله عليه وسلم rennt weg. Und sie werfen ihn. Muhammad صلى الله عليه وسلم hat in Taif so viel gelitten. So viel gelitten, bis sein Fuß geblutet hat. Und er wurde in sein Gesicht geschlagen. Unser Prophet, der Beste von den Gesandten, der hat so gelitten. Und er kommt außerhalb Taif, nachdem sie ihn rausgeschmissen haben. Da kommt Gabriel, Jibril a.s., kommt persönlich mit einem Auftrag von dem Himmel. Er kommt runter. Nicht nur er, zwei Engel mit ihm. Ein Engel, der für den Wind zuständig ist. Und ein Engel, der ist für die Gebirge zuständig. Da kommt Gibril, ja Muhammad, ja Rasulallah, gib uns einen Befehl. Hier sind mit mir ein Engel für den Wind und ein Engel für die Gebirge. Befehle uns, Wallahi, wir werden einen Wind schicken, der sie alle zerstört und der sie alle vernichtet. Der Engel von dem Gebirgen, er sagt, nein, ich will die Achshabein auf sie zusammenklappen. Achshabein, das waren zwei Berge. Taif ist hier, in dem Tal, und da sind Achshabein, die zwei Gebirge. Da sagt er, befehle mir, ich werde die Achshabein zusammenklappen auf sie. Das sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macht! Ja, sie sind schlimm. Sie haben mich geschlagen. Guckt mal Blut. Er sagt, la, nein. Inni arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bihi shay'a. Allahumma ghfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Allah, wie barmherzig ist unser Prophet. Er sagt, nein. Ich bete Allah, dass er von ihrem Stamm, von ihren Kindern, Menschen gibt, die ihn einzig und allein dienen und die ihnen keine Beigesellung machen. Ja Allah, vergib mein Volk und meine Leute. Sie wissen nicht. Er gibt ihnen eine Entschuldigung. Ja Allah, sie wissen nicht. Bestrafe sie bitte nicht. Bestrafe sie bitte nicht. Bleib nicht wie das Volk von Noah, nicht wie das Volk von Abraham, nicht wie das Volk von Banu Israel, Kinder Israel. Er sagt, ja Allah, mach das bitte nicht. Er hat Angst. Er hat Barmherzigkeit für uns. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala über ihn. Er beschreibt seinen Lieblingsprophet. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Und wir haben dich als Gesandter, als Barmherzigkeit für die ganze Menschheit geschickt. Er ist eine Barmherzigkeit. Durch Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben wir dieses Licht erhalten. Durch sein Jihad, sein Bemühen, was er alles bemühen hat, wie er sich bemüht hat, so in Mekka hat er einmal, er war beim Gebet und niederwerfend war er. Und da kam wal'iyadu billah Abu Jahl. Er kommt mit diesem Innen von dem Kamel. Kennt ihr das Innen? Ja? So sagt man das auf Deutsch? Ja? Ja? Gedärme. Alles, was dazu gehört. Innerei. Genau. Sie bringen diese Innerei. Und sie kommen. Du darfst nicht in eine Überlieferungskette sein. Ja? Ja, wer ist jetzt. Gedärme ist ein Teil von den Innereien. Aber Innerei ist alles. Alles klar. Wir nehmen deine Überlieferung trotzdem. Ja, wir vertrauen dir, Achi. So, sie nehmen diese Innerei, wal'iyadu billah, von dem Kamel, und ihr könnt euch mal vorstellen, was drin ist. Von schlechten Sachen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam war beim Niederwerfen. Und er kommt, Aduullah, der Feind Gottes, und er macht das auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, und trotzdem hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war er geduldig. Und er sagt, ja Allah, اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يا الله vergibe mein Volk, sie wissen nicht. Das ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ich warne euch von der Beigesinnung Allahs, egal in welcher Art, egal in welcher Art, egal wie viel du betest, wenn du nachts und tags betest, wenn du immer fastest, wenn du Koran liest, Almosen gibst und du machst Teilhaber neben Allah in der Liebe, im Furcht, im Dua, im Ruf Allah oder im Gebet. Du bist Verlierer, Verlierer, Verlierer. Du bist in tiefsten Hölle und du kommst nicht raus. Warum? Allah Ta'ala sagt dazu im Koran, Inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Die Schirk, die Beigesellung, ist ein großes Unrecht gegenüber Allah. Und er sagt, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله vergibt nie, dass jemand im Beigeseller und Teilhaber macht. Alles andere vergibt er. Das heißt, wenn du stirbst und du hast die Beigesellung, du machst Teilhaber neben Allah, wallahi, freu dich auf die Hölle. Da gibt es kein Erbarmen mehr. Du hast das größte Verbrechen gegenüber Allah. Die Hölle. So sagt Allah Ta'ala im Koran. Er vergibt sie nie. Er vergibt ihnen niemals die Sünden. Aber er vergibt alle anderen Sünden. Alles andere ist unter der Stufe von Schirk. Deswegen fängt der Satan mit der Höchste. Er will ja das gerne. Deswegen, wenn du von denjenigen, die in untersten Stufen sind, dann du bist schon im guten Bereich. Du bist im Kampf nur mit, was soll ich machen? Soll ich Fajr-Gebet machen oder so viel? Da bist du, MashaAllah. Du bist schon in guter Zone. Und wenn du darüber bist, dass du in beschäftigt bist mit Dunya, aber deine Gebete und alles ist da, da bist du auch, naja, im Kampf. Kleinen Sünden. Du bist immer im Kampf mit kleinen Sünden. Aber wenn du bei großen Sünden und kleinen Sünden und so, da guckst du auf die höchste Stufe. Da müssen die Gefahrglocken ja, Laute geben. Paff. Du bist in Gefahr. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, lasst keinen Weg für den Satan, dass er euch beherrscht. Und wir haben das letzte Mal über den Mönch von dem Kinder Israel, dieser große Mann, der viel gebetet hat und viel Allah gedient hat. 60 Jahre hat er Allah gedient, ohne eine kleine Sünde zu machen. Er hat niemals eine Sünde gemacht. Er ist in seinem Haus und er dient Allah. Ja, und der Shaitan kam zu ihm durch eine Frau. Ja, er hat sie schön gesehen. Am Anfang habe ich euch nicht erzählt, wie das gekommen ist. Nur beim Essen waren sie. Er berührte ihre Hand. Oh, der Strom. Und da, das nächste Mal, er hat ihr einen Kuss gegeben. Und das dritte Mal hat er sie umarmt und das vierte Mal, wal'iyadu billah, war das Verbrechen. Und dann, danach, ist sie schwanger geworden. Die Verwandten kommen. Er hat Angst, dass sein Ruf schlecht wird. Also töte sie und töte das Kind und begrabe sie. Noch schlimmer. Er hat sie alle begraben. Und da haben sie das erfahren. Und dann bringen sie ihn zur Todesstrafe. Und dann kommt der Satan. Komm, ich bin der Satan. Ich bin derjenige, der dir das geflüstert hat. Und dass du das und das und das tust. Und es gibt niemanden, der dich jetzt von dieser Sache rettet. Alpha, dass ich das bin. Er sagt ihm, ja. Wie? Er sagt ihm, einmal für mich niederwerfen. Einmal. Und dann mache ich das für dich. Dann hat er sich niedergeworfen. Dann ist sein ganzer Gottesdienst gelöscht. Kafir, ungläubig geworden. Und der Satan sagt ihm, tschüss jetzt. Geh mal zur Todesstrafe. Mein Auftrag wurde erledigt. Ein Häkchen. Ja, und dann gehe ich zum Nächsten. So ist der Satan. Der will uns in die Irre. Wal'iyadu billah. Das nächste Mal sprechen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Neuerungen im Islam. Kümmert euch um diese Sache. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Neuerungen im Islam. Wie sie der Körper von dem Islam zerstören. Und wie der Satan von der Tür der Neuerungen reinkommt, damit er unser Islam zerstört.